Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab den Band 13 von Gesammelte Werke von Kim Jong-il, Zyklus der unvergänglichen Juche-Ideologie und Sungun-Idee heraus, in dem die klassischen Werke von Genossen Kim Jong-il in chronologischer Reihenfolge systematisch und umfassend zusammengestellt sind. Der Band enthält 96 Werke von Kim Jong-il, einschließlich der historischen Gespräche, Reden und Schlussworte im Zeitraum vom August 1958 bis April 1959 1970.